Murke ging weiter, stieg in den Paternoster und ließ sich nach unten tragen. Auf dieser Seite des Funkhauses waren die Schröer-Schnauz-Aschenbecher, die beim Preisausschreiben um die besten Aschenbecher den ersten Preis bekommen hatten, schon angebracht. Sie hingen neben den erleuchteten roten Zahlen, die das Stockwerk angaben. Eine rote 4, ein Schröer-Schnauz-Aschenbecher, eine rote 3, ein Schröer-Schnauz-Aschenbecher, eine rote 2, ein Schröer-Schnauz-Aschenbecher. Es waren schöne, aus Kupfer getriebene, muschelförmige Aschenbecher, deren Stütze irgendein aus Kupfer getriebenes, originelles Meergewächs war, knotige Algen. Und jeder Aschenbecher hatte 258 Mark und 77 Pfennige gekostet. Sie waren so schön, dass Mocke noch nie den Mut gehabt hatte, sie mit seiner Zigarettenasche oder gar mit etwas Unästhetischem wie einer Kippe zu verunreinigen. Allen anderen Rauchern schien es ähnlich zu gehen. Leere Zigarettenschachteln, Kippen und Asche lagen immer unter den schönen Aschenbechern auf dem Boden. Niemand schien den Mut zu finden, diese Aschenbecher wirklich als solche zu benutzen. Kupfern waren sie, blank und immer leer. Mucke sah schon den fünften Aschenbecher neben der rot erleuchteten Null auf sich zukommen. Die Luft wurde wärmer, es roch nach Speisen. Mucke sprang ab und taumelte in die Kantine. In der Ecke saßen drei freie Mitarbeiter an einem Tisch. Eierbecher, Brot, Teller und Kaffeekannen standen um sie herum. Die drei Männer hatten zusammen eine Hörfolge, die Lunge, Organ des Menschen, verfasst, hatten zusammen ihr Honorar abgeholt, zusammen gefrühstückt, tranken jetzt einen Schnaps miteinander und knobelten um den Steuerbeleg. Mucke kannte einen von ihnen gut, Wendrich. Aber Wendrich rief gerade heftig, »Kunst! Kunst!« rief er noch einmal, »Kunst! Kunst!« Und Mucke zuckte erschrocken zusammen, wie der Frosch, an dem Galvani die Elektrizität entdeckte. Mucke hatte das Wort Kunst an den beiden letzten Tagen zu oft gehört aus Burmalotkes Mund. Es kam genau 134 Mal in den beiden Vorträgen vor. Und er hatte die Vorträge dreimal, also 402 Mal das Wort Kunst gehört. Zu oft, um Lust auf eine Unterhaltung darüber zu verspüren. Er drückte sich an der Theke vorbei in eine Laube in der entgegengesetzten Ecke der Kantine und atmete erleichtert auf, als die Laube frei war. Er setzte sich in den gelben Polstersessel, zündete die Zigarette an und als Wulla kam, die Kellnerin, sagte er, bitte Apfelsaft. Und war froh, dass Wulla gleich wieder verschwand. Er kniff die Augen zu, lauschte aber, ohne es zu wollen, auf das Gespräch der freien Mitarbeiter in der Ecke, die sich leidenschaftlich über Kunst zu streiten schienen. Jedes Mal, wenn einer von ihnen Kunst rief, zuckte Mucke zusammen. Es ist, als ob man ausgepeitscht würde, dachte er. Wulla, die ihm den Apfelsaft brachte, sah ihn besorgt an. Sie war groß und kräftig, aber nicht dick, hatte ein gesundes, fröhliches Gesicht und während sie den Apfelsaft aus der Karaffe ins Glas goss, sagte sie, »Sie sollten Ihren Urlaub nehmen, Herr Doktor, und das Rauchen besser lassen.« Früher hatte sie sich Wilfriede Ulla genannt, dann aber den Namen der Einfachheit halber zu Wulla zusammengezogen. Sie hatte einen besonderen Respekt vor den Leuten von der kulturellen Abteilung. »Lassen Sie mich in Ruhe«, sagte Mucke, »bitte lassen Sie mich.« »Und Sie sollten mal mit dem netten, einfachen Mädchen ins Kino gehen«, sagte Wulla. »Das werde ich auch tun heute Abend. Ich verspreche es Ihnen.« »Es braucht nicht gleich einer von den Flittchen zu sein. Ein einfaches, nettes, ruhiges Mädchen. Mit Herz. Die gibt es immer noch.« »Ich weiß. Es gibt sie. Und ich kenne sogar eine.« »Na also«, dachte Wulla und ging zu den freien Mitarbeitern hinüber, von denen einer drei Schnäpse und drei Tassen Kaffee bestellt hatte. Mucke trank von dem Apfelsaft, drückte die Zigarette in den Aschenbecher und dachte voller Angst an die Stunden zwischen 11 und 1, in denen er Burmalotkes Sprüche auseinanderschneiden und an die richtigen Stellen in den Vorträgen hineinkleben musste. Um 2 wollte der Intendant die beiden Vorträge in sein Studio gespielt haben. Mucke dachte an Schmierseife, an Treppen, steile Treppen und Rutschbahnen. Er dachte an die Vitalität des Intendanten, dachte an Burmalotke und erschrak, als er Schwendling in die Kantine kommen sah. Schwendling hatte ein rot-schwarzes, großkariertes Hemd an und steuerte zielsicher auf die Laube zu, in der Mucke sich verbarg. Schwendling summte den Schlager, der jetzt sehr beliebt war. »Nimm meine Lippen so, wie sie sind, und sie sind schön«, stutzte, als er Mucke sah und sagte, »Na, du? Ich denke, du schneidest den Käse von Burmalotke zurecht.« »Um 11 geht es weiter«, sagte Mucke. »Wulla, ein Bier«, brüllte Schwendling zur Theke hin. »Einen halben Liter!« »Na, du hättest dafür einen Extraurlaub verdient. Das muss ja grässlich sein.« Der Alte hat mir erzählt, worum es geht. Mucke schwieg und Schwendling sagte,